wollen, dass ich gehe, dass ich es verstehe, okay. Ich bleib, bis es sei, ich scheiß auf dich und deiner Drecksbitch. Ich bleib ich, weil ich echt bin, ahu. Das ist grad zum Doppel-L, next level mit Königsfeld. Sie hassen mich wegen meinen Aussehen. TK, weil wir draufgehen, Tag schlafen und nachts aufstehen. So sieht's aus, wir ficken deine Frau ohne Probleme, weil wir jetzt ficken leben, hör auf zu reden. Das sind keine Features, das sind Spartaner. Alles kommt zurück, als wäre es Karma. Das sind nicht nur Zeilen, ich werde euch spalten. Achtet auf den Beat, ich werde aggressiv. Ich werde aggressiv, ich hab es nicht verdient. Wörter sind wie Kugeln im Lauf, ich lasse sie raus und gebe nicht auf. Nein, halte das Maul. Ahu, so sieht's aus, lass sie doch labern, lass sie doch reden, lass sie doch reden. Halt's Maul, halt's Maul. Ahu, drehen und reden, reden zu viel, drehen und reden haben kein Ziel. Halt's Maul, halt's Maul. Ahu, so sieht's aus, lass sie doch labern, lass sie doch reden, lass sie doch reden. Halt's Maul, halt's Maul, ahu, wir sind deine, wir sind deine, wir sind deine Crew, ahu, ahu.